Und nun aus dem Studio 2 der Prolog zum Hörspiel Fleisch zu Fleisch, Le Destin des Viandes. Heute mit die Ohren. Hier haben wir sie nun also, diese schmutzigen Ohren, vorgebliche Delikatessen. Verkrustete, klamme Hörner, die vor lauter alten Unwahrheiten schon ganz steif geworden sind. Dreckig, dreckig, widerlich. Also, gefällig sind diese Ohren, nachrichtenhörig. Dreckig und ekelig, auch diese Türhörscher-Ohren. Diese Klatschsammler und Hasszauger. Dreckig, dreckig, dreckig. Ach, könnten Sie doch nur die kindliche Unverdorbenheit, das zarte Rosa des unschuldigen Ohrs wieder erlangen. Aber wie nur? Drängen Sie mich was tun? Denn meine Worte haben Ihnen fürchterlich Appetit auf frische Ohren und auf Jungfräulichkeiten gemacht. Nun, ein kleines Messer tut schon, die simple Klinge eines Taschenmessers. Aber sober und noch nicht so scharf. Das Ohr mit einem Handfassen, die Ohrmuschel. Die Ohrmuschel? Weghalten, die Klinge mit der anderen Hand auf die Haut drücken. Aber Achtung, kein Einritzen. Und losgeschabt. Ohrenschmalz, Muckenkacke, Dreck, alles muss weg. Wollen die Haare nicht abgehen? Dann mit dem Feuerzeug absenken. Zum Schluss abbürsten und unter fließendem Wasser abspülen. Und nun haben Sie noch ein Weilchen Geduld. Die hervorragendste Qualität der Unschuld ist nicht etwa Reinlichkeit, selbst wenn sie ohne Makel ist, sondern Zartheit. Und Ihre sehr verehrten, werten Ohren, Ihre Ohren sind einfach noch zu steif. Hinein in den Kochtopf mit Ihnen und 3-4 Stunden in siedendem Wasser garen. Dann herausnehmen, abtropfen lassen und anbeißen, um zu prüfen, ob sie gar sind. Ich will, dass sie geschmeidig sind, modellierfähig, zart und vertrauensvoll unterm Zahn gefügig, fast gallertartig. Dann sind Ihre Ohren bereit für die Farce. Bereit, farciert zu werden. Alles klar? Nun, dann spitzen Sie jetzt Ihre Ohren. Nicht von Tod werden wir sprechen, sondern von Weg allen Fleisches. Der Tod ist eine Waage. Sie dient uns dazu, die Wesen zu wiegen und ihren Wert zu beurteilen. Legen Sie einen Menschen und ein Schwein auf diese Waage. Welche Seite wird wohl sinken? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre aufmerksamen Ohren und bis zum nächsten Mal. Dann werden wir uns gemeinsam die Zubereitung von Zunge anschauen. Und nun Fleisch zu Fleisch. Hörspiel von Anne-Lou Steininger. Aus dem Französischen von Andra Jöckle. Alors, ich gehe jetzt. Geschlecht männlich, ohne weitere Qualifikation, perfekt. Größe, Gewicht, ja. Krankheiten, keine. Sonstiges. Sinn für Humor. Der macht sich über uns lustig. Eliminiert. Der nächste. Größe, Gewicht, Geburtsdatum. Ach je, fast mein Alter, Frechheit. Für wen halten die uns denn? Für ein Altersheim, ein Leichenschauhaus? Aussortiert. Der nächste zu mager hat schon ausgespielt. Der nächste. Okay, okay. Hatte vor kurzem noch etwas zu beißen. Gut, Ernährung. Haben Sie jemals englisches Rindfleisch gegessen? Weiß er nicht. Das sagen Sie alle. Genmais? Weiß er auch nicht. Naja, eliminiert. Das wird ihm eine Lehre sein, diesem Allesfresser. Antibiotika, Lachs, Hormonkälber, Dioxinhühnchen, die fressen wie Schweine. Schlimmer noch als Schweine, gut. Nächster. AIDS, köstlich. Und der da? Bäh, ein Intellektueller auch, nicht besser, nehme ich nicht. Nächster. Obdachlos, Igitt. Mangelnde Hygiene, nächster zu fett. Nächster. 30, Arbeit im Freien, ja, okay. Endlich ein feines Stück. Hallo, Füllen Sie einen Zettel aus und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Ich sage es Ihnen aber gleich, wir stellen selten Frauen ein. Nur machen Sie schon. Gut, wo war ich doch gleich? Ernährung? Gut. Illegaler Verkauf von Einzelstücken. Sind Sie noch im vollständigen Besitz Ihrer Organe? Was? Immer noch hier? Ich habe Ihnen doch gesagt. Die Direktion schickt mich. Die Direktion? Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. Ich dachte, Sie, Und was verschafft mir die Ehre? Ich bin hierher versetzt worden. Versetzt? Hierher? Unmöglich. So ist es aber. Hier gibt es nur eine Stelle, meine. Das muss ein Irrtum sein. Man hat mir nichts von Ihnen gesagt. Ach, so ist das. Für die existiere ich also schon gar nicht mehr. Gut möglich. Aber das ist ungeheuerlich. Das können die mir nicht antun. Ich bin noch komplett einsatzfähig, Kopf ganz, alle Knochen noch beisammen, Alkohol, Tabak null, nur feiertags, gesunde Ernährung, sportliche Vergangenheit, Verhältnisgewicht zur Körpergröße ideal, Hygiene vorbildlich. IQ 141, wie Hitler. Und die setzen mir eine Göre vor die Nase, eine dumme kleine Zicke ohne Erfahrung, die sich was darauf einbildet, aus der Hauptstadt zu kommen und der man an der Uni das Hirn mit Sägemehl vollgestopft hat. Hey, glauben Sie, ich bin zu meinem Vergnügen hier in dieser stinkenden Fabrik? Die weiß der Geier, was produziert am Arsch der Welt, wo es saukalt ist. Und dann treffe ich auch noch auf einen wie Sie. Mich durch dieses junge, patzige Ding ersetzen, nach allem, was ich für die getan habe. Was denn? Haben Sie es immer noch nicht satt zu arbeiten? Beruhigen Sie sich. Ich wurde nur outgesourced. Outgesourced? Outgesourced, ja. Als Sie umstrukturiert haben. Umstrukturiert? Naja, zur Verschlankung. Verschlankung? Im Privatsektor. Wovon reden Sie denn um Himmels Willen? Von der Privatisierung der Regierung natürlich. Ihre Gruppe hier, Glob, mein Fräulein, Glob AG. Global Leader der Schlachtabfallverwertung. Genau, als Glob das Ministerium für Kultur und Gesellschaft aufgekauft hatte, haben Sie mit Entlassungen angefangen. Das ist normal. Dieser Sektor war noch nie rentabel. Missmanagement vor allem, sagen Sie. Sie haben nur die wettbewerbsfähigsten Elemente behalten, kurz die jüngsten, zum Beispiel mich, die Elite halt. Und da die Räumlichkeiten zu groß geworden waren, haben sie uns an den verschiedensten Orten untergebracht. Dann wollen Sie mich also gar nicht ersetzen? Natürlich nicht. Ich habe meinen eigenen Job, wie Sie sehen. Ich habe alles in diesem Köfferchen. Computer, Notizen, Telefon. Gut. Sie werden hier arbeiten? Sie haben aber eine lange Leitung. Ja. Es ist nur... Es gibt nur einen Stuhl und nur einen Schreibtisch. Genügt mir. Ey, Sie, meine Unterlagen, Himmeldonnerwetter, passen Sie doch auf. Wo ist denn das verfluchte Formular? Was für ein Durcheinander. Ach, da ist es ja. 30 Jahre im Freien. Das ist wirklich gut. 382. Nummer 382. Nummer 382, bitte im Büro melden. 382, ich wiederhole. Nummer 382 wird zu einem letzten Vorstellungsgespräch aufgerufen. Ich wiederhole, Nummer 382, bitte, 382. Also Schwerhörige können wir überhaupt nicht gebrauchen. 382. Wir sind Lied Nummer 79. Herr Ruf, du. Wir setzen uns. Und singen... Lied Nummer 79, Strophen 1 bis 12, ohne die erste Strophe. Jetzt schau mal, was du getan hast. Meine Brüder und Schwestern, meine Freunde und Kameraden, Nachbarn, neugierige, schaulustige und Schmarotzer, haltet eure Herzen und eure Leber und eure Blasen bereit für einen gewaltigen, festes Jubel und für einen tosenden Rausch. Nahe ist die Ankunft unseres Herrn von Schinken und Schlegel, unseres Schutzpatrons allen Fleisches, unseres ins seidenborstiges Weiß gewandeten Herrn, empfangt ihn mit Pauken und Trompeten. Und haut auf die Pauke. Und haut auf die Trommel und schmettert drein mit einem gewaltigen Tusch. Der werteste und beste all unserer Gäste uns willkommen sei ein Hurra auf den Gott unserer Schlemmerei. Tritt ein, du liebes Schwein, du innig geliebtes, tritt nur ein. Sehnlichst haben wir dich erwartet. Zögere nicht, komm und brich mit uns das Brot. Und bei Gott, du wirst sehen, mit welch festlichem Mahl wir dir unsere Ehre erweisen. Ein Mordsvolksfest, bei dem wir bechern und bis zum Bersten uns den Wanst vollschlagen. Der werteste und beste all unserer Gäste uns willkommen sei, ein Hurra auf den Gott unserer Schlemmerei. Man entferne von den Tischen diesen unsäglichen grauen Lappen, diese Eisentassen, dieses gewöhnliche Geschirr. Heute ist ein Tag für Silberwaren, für feinstes Porzellan und graviertes Kristall. Man hole battistene Tücher für die Tische herbei, fügsame Verlobte und besänftigte Begehren bestickten sie von Geschlecht zu Geschlecht. Man halte einen weicheren Wein bereit, einen fett und füllig strukturierten Tropfen, fleischig, mit Biss, nachhaltig und mit vollem Körper, und nicht diesen Rachenputzer. Meine Damen, eine jede trage unter ihrer Schürze aus Linnen ein seidenes Untergewand und ausstaffiert mit all dem Putz sei sie angetan, wie am Tage des Herrn. Nur eine Spur frivoler. Und was euch angeht, meine Herren, strenget euch an. Nehmet den Kamm und fahret euch wenigstens dies einmal durchs Haar. Brezelt euch jetzt also mal ordentlich auf für unseren Gast, damit er einen schmeichelhaften Eindruck von euch hat. An diesem heutigen festlichen Tage begehen wir eine hohe Feier. Schön sind wir und großherzig. Entzündet die Papierlaternen und schüret ein großes Feuer unter dem Kochkessel. Oh, seht, nun ist er endlich erschienen. Unser verlorener Schweinesohn. Wie harten wir seiner? Der werteste und beste all unserer Gäste uns willkommen sei. Ein Hurra! Ein Hurra! Ja. Ein Hurra! Auf den Gott unserer Schlemmerei! $1 das Kilo? Mehr wird hier nicht bezahlt? Da haben wir den Herrn ja. Diebstahl, Betrug, Erpressung! $1 das Kilo. Damit komme ich ja kaum auf die Fahrtkosten. Er ist nüchtern. Zumindest behauptet er das seit 24 Stunden nüchtern, wie es die Bestimmungen vorschreiben. Scheiße, aber auch ein ganzes Leben runtergesetzt auf $1 das Kilo. Gewogen und für zu leicht befunden. Findet ihr das normal? Ja, ihr! Meinesgleichen! Meine Brüder! Denkendes Fleisch! Wisst ihr wenigstens, wer ich bin? Wer ist dieser Hans Wurster? Einer meiner Bewerber. Bitte unterbrechen Sie nicht das Vorstellungsgespräch. Schauen Sie mich genau an und antworten Sie mir. Ich bin nicht irgendwer, nicht irgendwas. Ich bin ein Mensch. Ist uns nicht entgangen. Psst! Ein Mensch. Das heißt ein Held. Das heißt ein König. Das heißt ein Gott. Der letzte noch lebende Gott. Der des siebten Tags und der Überstunden. Der sich endlich gerne ausruhen und sein Werk genießen möchte. Denn ist die Welt letztlich nicht für mich und durch mich geschaffen worden? Von wegen Vorstellungsgespräch. Seien Sie bitte still. Für wen die Schafe, die geschoren werden? Die Raupen, die Seide ausscheiden? Die Baumwolle, aus der man Faden gewinnt? Für wen die Lawine der Züge, das Surren der Maschinen und die Laufmasche der Raketen? Und der süße Trost der Illusion, TV, tolle Frau und drei Tabletten, diese wunderbare Kauf-mich-Gesellschaft. Schule und Glück in der Verfassung verankert. Für wen? Alles gehört mir. Vergessen Sie das nicht. Mir. Ich habe es erfunden, registriert und transformiert. Habe ich nicht aus Chaos Ordnung und aus Kakao Schokolade gemacht? Alles gehört mir. Alles steht mir zu. Das Großartige ebenso wie die Bagatelle. Man müsste mich mit Fanfaren und Tränen willkommen heißen, mir die Füße küssen. Aber nein, einen Dollar das Kilo. So wird meine Göttlichkeit verscherbelt. Sie werden doch wohl nicht jemanden einstellen, der sich für Gott hält. Doch. Solange das Wort Fleisch wird, seien Sie unbesorgt. Es geschieht um des Fleisches Friedens willen. Sie werden sich schon dran gewöhnen. Er wird sich erst empören, dann sich selbst bezichtigen und schließlich wird er klein beigeben. Sie sind alle gleich. Alle kommen Sie hier an, von Ihrem großen Wert überzeugt, und am Ende würden Sie sich umsonst hergeben. Sie flehen mich an, Sie zu nehmen. Übrigens zwingt mich kein Schwein. Laurel und Hardy, bitte ins Büro. Laurel und Hardy. Undankbares Volk. Was für ein Tollhaus. Gottesmörder. Und jetzt ist die Komikernummer dran? Das sind meine Helfer. Sie werden den Bewerber abhorchen und präparieren. Wie soll ich in so einem Saustall arbeiten? Wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind und was Sie machen. Ich bin Volkswirtin, Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Donnerwetter! In meiner Jugend habe ich mich auch für Wirtschaft interessiert. Sie? Ja, ich löse gerne die großen Menschheitsprobleme. Worüber arbeiten Sie genau? Ich beende gerade eine Studie über den Standort der Eliten in unserer Gesellschaft. Ich habe die Theorie eines gewissen Bacon aufgegriffen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war er der Top-Philosoph. Bacon? Sie meinen Bacon? Der große Bacon? Bacon, August Bacon. August Bacon. Wie Sie wollen. Allround-Philosoph, in 53 Sprachen übersetzt, inklusive Blindenschrift und Volapük. Erfinder der berühmten Translations-Objektivationsmethode. Genau der. Nun denn. Sie haben ihn vor sich. Ich bin August Bacon. Sie? Ich selbst. August Bacon. August Bacon. Na, sowas aber auch. Das müssen wir feiern. Willkommen in den Spezialschlachträumen der Glob AG. Was sagen Sie da? Ich sagte, wir müssen Ihre Ankunft in diesem Schlachthof würdig feiern. Champagner. Ein Schlachthof ist das hier? Wussten Sie das etwa nicht? Nein, davon hat man mir nichts gesagt. Eine Adresse und tschüss, meine Liebe, jetzt schau zu, wie du zurechtkommst. Und es gibt kein Schild am Gebäude. Wer uns sucht, der findet. Und was macht ein Philosoph in einem Schlachthof? Ich bin der Leiter der Personalabteilung. Chef? Sie haben uns gerufen, Chef? Chef, gerufen. Chef, uns gerufen? Ja. Ein Bewerber zur Untersuchung. Er ist gerade gekommen. Er soll sich mal richtig aussprechen. Okay, Chef. Das Fleisch soll mürbe werden, Chef. Genau. Wir erheben uns. Vergesst nicht, ihm am Ende eine Cognac-Injektion zu verpassen. Wir singen Lied Nummer 79. Noel, Noel. Und da singen wir Strophen 1 bis 11. Okay. Ohne die neunte Strophe. Inter urinas et feces nascimur. Und gleich anschließend Lied Nummer 80. Alle Strophen, alle. Voll der Bewunderung sind wir für deine Kraft, für deine Macht und deine vorgegaukelte Lässigkeit. Fähigkeit. Deine wohlgerundeten Muskeln, deiner Schenkelwölbung und deiner Fettpolsterverheißung streicheln wir. Und Begierdeschauer laufen uns dabei den Rücken hinab. Wollüstig lassen wir uns deinen Tiergeruch in die Nase steigen. Weisheit schöpfen wir aus deinen arglosen Äugelein. Sie glänzen nicht vor nutzloser Intelligenz, nein. Sie glänzen aus einem anderen Grund, denn nur eins geht in dir rund. Fleisch. In Kopf und Leib. Garne. Und Geist. Fleisch. Lasset uns nun dir zu Ehren ein Loblied anstimmen auf des Tieres Ruhe, frohe Natur und auf des Fleisches Glück. Zungenbeschauer war da. Und? Ja, nun, er hat ihm ins Maul geschaut, dem Schwein. Ah, hat er was gesagt? Ich habe es nicht ganz verstanden. Es hätte Bläschen im Mund oder maue Grauenseuche, glaube ich, sowas. Der Lügner. Ja, habe ich auch gedacht, ein dreckiger Lügner. Und wir hier, nicht wahr? Wir haben was gegen die Lüge. Lass gut sein, ist nicht übertragbar. Was? Die Lüge? Nein, die Maul- und Klauenseuche. Wenn wir heute schlachten... Du kannst auf mich zählen. Ich rede von der Wurz, du Esel. Es ist eine Krankheit, die sich nicht auf den Menschen überträgt. Oder selten. Und die nicht gefährlich ist. Geschlachtet, gegessen, basta. Keiner wird davon erfahren. Aber er weiß... Zu schweigen weiß er vor allem. Ich kenne ihn. O du, unser Wohltäter, du bist gütig, fett und großzügig. Gib uns noch einmal deine Schinken und deine Schlegel. Deine Braten, Backen und Haxen, deine fette Speck und Schmalz, auch Kotelette und eine Würstchenkette, Schnauze und Bauch wollen wir auch. Frikandose sowieso, auch den Rüssel ist zu begrüßen, Eisbein ist fein. Leber, Darm und Niere obendrein. Hier kann alles nur bestens sein. Gib uns deinen Leib. Gib uns dich ganz. Herr Bewerber, Sie haben das Wort. Ja, reden Sie drauf los. Kein Schwein hört Ihnen zu. Erkennt mich doch. Erinnert euch. Gestern noch habt ihr mich in den Himmel gehoben. Ihr habt an mich geglaubt. Man hätte euch hören sollen. Ich hätte euch aus dem Sumpf gezogen, aus den Fängen der Angst befreit und in euch einen Sinn für Schönheit eingepflanzt. Das Beste in euch verdankt ihr mir, auch das Schlechteste vielleicht, alles. Erinnert euch, ich war der Ingenieur. Oh, Jesus, oh mon Dieu. Der heilige Herr Ingenieur der großen Mühle in einem Land ohne Wind. Wer sollte ihn erkennen? Das Wort brachte die Mühle zum Mahlen. Das Geld schmierte sie. Man nannte sie die Babelmühle, den Tempel der schönen Wortwäscherei. Als x-tes Weltwunder eingestuft. Wer erinnert sich daran? Und der Architekt und der Maurer. Ich war es. Hat eigenhändig Fenster eingebaut, die aufs Leere schauen. Kaninchenställe, samt Gitterstäben. Danach kräht keiner an. Kräht danach ein Hahn? Danach kräht kein Hahn. Und der Bauer, der Schmied, der Seemann. Immer ich. Und der Pflanzer. Pflanzer von Nägeln, Ananas und Märchen. Pflanzer von Nägeln, Ananas und Märchen. Der Taucher, der Schnüffler, der Bergarbeiter. Habe ich nicht aus der Erde ein wundersames Licht zutage gefördert, das man zur Kugel rollt und auf die Tische legt? Ideal fürs Murmelspiel. Ach was. Und meine Reisen, meine Entdeckungen, die Schätze und Erzählungen, die ich euch mit heimbrachte. Er war der Mann, der die fernsten Galaxien in Formalin einlegte, um sie in Schulen und Sanatorien bewundern zu lassen. Wer hat ihn darum gebeten? Alles habe ich gemacht. Bildhauer. Bildhauer. Nebelbildhauer und Wolkenbebauer. Dichter. Wichtiger, nichtiger Trichter. Musikgenie. Klimperklemper. Alles erfunden. Der verstohlene Kuss, die doppelsinnigen Wörter und das biegsame Lächeln. Alles geschenkt. Und alles verloren. Ja, selbst die Dummheit, die ich angebaut, verbreitet und verkauft habe, damit ein jeder von euch etwas habe, was er mit dem anderen teilen könne. Diese nachsichtige Mittelmäßigkeit, wegen der ihr den Eindruck habt, besser zu sein, weil sie nichts von euch fordert, auch auf die erhebe ich Anspruch. Spiegelmensch, blinder Blick, Verpächter verlorener Zeit. Ich habe mich geschunden, gelitten, Schweiß gelassen für die euch. Die Welt kümmert sich einen Dreck drum. Als schämtet ihr euch meiner Arbeit, als schämtet ihr euch meiner Großzügigkeit, habt ihr da einfach meine Geschichte verfälscht, den Wortlaut meiner Gebete verändert und den Namen auf meinen Werken getilgt. Und jetzt macht ihr euch über mich lustig. Verachtet mich. Glaubt ihr denn nicht mehr an mich? Gebt ihm seine Dornkrone und seinen Filz zurück, dass man ihn erkenne. Accessoires nicht mehr von heute, längst Feuersbeute. Gebt ihm seine Purpurtoga und seine Lederjacke, damit man wisse, welchen Rang er einnimmt. Accessoires aus der Mode weggenommen, minder bemittelten Ländern zugute gekommen. Ein kleiner Heiligenschein, mehr sein als Schein, scheinheilig sein. Einen unter jeder Achsel, Vollkommenheit nach dem heiligen Marx. Gebt ihm eine Existenzberechtigung. Das Recht des Stärkeren. Was hofft ihr noch groß zu gewinnen, wenn ihr den Spiegel zerbrecht, indem ihr euch als mein Abbild seht? Welche Freiheit! Ihr werdet mit mir zugrunde gehen. Ihr seid verloren, wie Ratten in der Falle. Ihr müsst an mich glauben. Ihr habt keine andere Wahl, ihr müsst es. Und wenn er sich weigert abzudanken? Dann hetzt die Hunde auf ihn. Und wenn er den Märtyrer spielen will? Dann lacht lauter. Lacht, lacht. Lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht, lacht. Was verdammt nochmal habe ich getan, dass ich jeden Wert verloren habe? Ich bin immer noch derselbe. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin... Und dann nach Lied Nummer 79 singen wir Nummer 80, auch Strophen 1 bis 6 ohne... Die vierte Strophe und dann Lied Nummer. Dann nochmals Lied Nummer 79, aber nur die erste Strophe, die wir ja vorhin nicht gesungen. Wir erheben uns. Fleisch, Fleisch, Fleisch, im Mund, im Herz, im Eingeweiht. Wir haben nur dieses Wort bereit, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wir wollen uns unsere Liebe singen, ein Halleluja auf das Schwein anstimmen, Fleisch, Fleisch, Fleisch. O du, unser Herr der Seidenbarsten, o unser fleischesreicher Gott, du hast das gute Omen strömend ausgeschieden und gibst uns damit hienieden deinen Segen zu deines Fleisches Opferung. Du nimmst sie an, du opferst dich hin, denn du hast uns auserwählt, uns lebendes Fleisch, uns weinduftendes Fleisch, uns fröhliches Fleisch, uns Messer- und Hodenträger, dass wir deines Mysteriums teilhaftig werden. Fleisch, Fleisch, Fleisch, wir sind nicht undankbar. Errichten werden wir zu deinem Angedenken den Tempel der Metzgersfreuden. Darinnen Würstchen und Zungen in Strängen von den Decken hängen. Beten werden wir all die Winterszeit über die Rosenkränze deiner Eingeweiht. Und deine Augen bieten wir da. In einer Schale auf dem Schweinesschmalzaltar. Da liegen sie in einem Bett von lauwarmem Fett. Fleisch, Fleisch, Fleisch, Garne, Garne, Garne. Meat. Meat. Meat is meat for the Lord. Meat. Meat. Give me some meat. Fleisch, Fleisch, meat. Fleisch. Fleisch. Garne. Zum Wohl. Das ist schon komisch, so habe ich mir Sie nicht vorgestellt. Und wie haben Sie sich mich vorgestellt? Nun ja, tot. Ja, seit man nicht mehr von Ihnen spricht. und amerikanisch wegen ihrer Ideen. Ich war sicher, dass sie Amerikaner sind. Man muss seine Lehrmeister überführen können. Ein braver, treuer Hund. Können. Auch um ihnen ins Gedächtnis zu rufen, dass sie nichts erfunden haben. Vielleicht haben sie keine Ideen, aber sie wenden sie an. Also, was die Anwendung angeht. Sie kleben am Wort. Am Buchstaben. Welcher Buchstabe? Schon gut. So, so, da sind Sie also gar nicht tot. Nein. Na, was Sie nicht sagen. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen, wissen Sie, Lacrima Crispis, das Ende von Mensch und Bohne, Kritik der subjektiven Vernunft, ignorant, allzu ignorant, Phänomen... Ein Fan. Damals, ich war noch ein Mädchen und wollte die Erwachsene markieren. Mein erster Freund hatte ein Zitat von Ihnen auf dem Klo hängen. Ah, ja? Irren ist menschlich. Wenn man sich des Irrtums entledigen will, muss man das Menschliche eliminieren. Das stammt aus das Ende Nein, von Mensch. Nein, das ist aus Kritik der schweinenden Vernunft. Er hat gesagt, Sie seien ein revolutionärer Vordenker. Und der umstrittenste, ohne mich loben zu wollen, der neue Kopernikus, derjenige, der den Menschen endgültig aus dem Zentrum der Welt reißt. Ah, das war kein Kinderspiel. Ich war ein Störenfried, ein Umstürzler. Ach so? Wenn ich mich recht entsinne, waren doch alle mit Ihnen einverstanden. Sie wären total angesagt. Nein, nein, nein, nein. Es war Kampf ohne Unterlass. Sie sind zu jung, um das alles mitbekommen zu haben. Den Kult des Menschlichen. Dieser Heulsusen-Moralismus am Ende des 20. Jahrhunderts. Diese Scheinheiligkeit. Gefühlsduselige Heuchelei, der sein Mumm fehlt. Was für eine Schande, wie dekadent, wie abscheulich. Und kein Schwein hat sich darüber empört. Keine einzige vernünftige Kritik. Da und dort eine verkrampfte Herausforderung. Der Juckreiz eines Journalisten, geschwätzt von einem Schreiberling, und das war's auch schon. Schockieren wollte man wohl ein bisschen und aus vollem Herzen hassen, aber nachdenken, wo? Ich würde Ihnen schon zeigen, was Denken bedeutet. Wäre ich nicht gewesen, dann würde sich die Philosophie noch immer pausenlos selbst beweinen und dabei Rotzlätzchen stricken. Das, was man damals Philosophie nannte. Reuige Anwandlungen einer alten Jungfer, die allein von vielen Herumsitzen schon völlig erledigt ist. Ein kräftiger Fußtritt. Wobei ich denke, ich habe die Philosophie aufgeweckt. Trotzdem gibt es da eine Sache, die ich nie verstanden habe. Was? In Ihrer Methode. Meine Methode ist denkbar einfach. Lieber den Menschen geringschätzen, als große Erklärungen abgeben und nicht überzeugen. Und mein Trick? Das Wort Mensch und seine Synonyme durch das Wort Schwein ersetzen, wo immer es auftaucht. In Büchern, Zeitungen, im Fernsehen, in Gesetzen und Regelwerken. Auf diese Weise, die Bibel spricht ja von Geschöpfen. Schweine. Marx spricht von Proletariern. Wir übersetzen. Schweine. Die Unternehmen sprechen von Arbeitnehmern. Die Verfassung Schweine. Erwähnt Bürger. Wiederum ist darunter zu verstehen. Schweine. Schweine im Himmel und auf Erden. Dass nur noch von Schweinen die Rede sei. Haben Sie also Sprach das Fleisch gelesen? Ist das von Ihnen? Zum Teil. Um meine Methode einzuweihen, habe ich die Klassiker übersetzt. Die Gelehrten haben mich ausgebuht. Das Publikum war begeistert. Die Philosophie endlich dem Gemeinsterblichen zugänglich. Hegel, Voltaire oder Nietzsche ließen sich als Wurstwaren verkaufen, samt Politologen und Poeten. Was mich angeht, ich war ein Bestseller. Ich war der berühmteste unter Schweinen. Den Intellektuellen. Okay, die Idee mit den Schweinen ist originell, aber was ich daran nicht verstehe... Was denn noch? Das ist das Schwein. Warum ein Schwein? Das ist ein Tier, das nicht gerade... Aber mein Schwein, mein Täubchen, ist ein metaphysisches Schwein. Es ist ein Konzept, eine Wesenheit, ein Idealschwein und ein rhetorisches Tier. Haben Sie die Ordnung der Schweinedinge gelesen? Ich zeige in diesem Buch, wie man die Welt mit Hilfe eines einzigen Worts verändern kann. Im Kopf fängt es an. Machen Sie sich von den Dingen einen Schweinebegriff und Ihnen werden die Augen aufgehen. Die Moral ergibt sich von selbst. Keine Perlen vor die Säue werfen. Die Kultur, das heißt Rüben kultivieren. Das Soziale verschwindet in der Versenkung oder im Agrarressort. Die Wirtschaft hat endlich freie Hand. Sie boomt und die Wissenschaft. Schauen Sie sich doch nur die Wissenschaftler heute an. Zwischen Mensch und Mücke machen Sie schon keinen Unterschied mehr. Die lassen die Marionetten tanzen. Puppen. Puppen? Puppen. Laurel, Hardy. Na, da sind Ihre Komiker. Die sind alles andere als komisch. Stimmt, die sehen wirklich nicht sehr lustig aus. Sie hassen aus. Humor. Er macht sie traurig. And nobody else but Laurel, Hardy. Warum denn diese lächerlichen Spitznamen? Lori und Hardy? Aber schauen Sie sich die zwei doch nur an, wegen ihrer Ausstaffierung. Sie weigern sich, die reguläre weiße Schürze zu tragen. Weiß der Geier warum. Sie laufen immer in Schwarz herum, in einem antiquierten Anzug. Brave Trottel. Hey, ihr Bewerber! Was denn? Sie pellen ihn aus. Wie bitte? Ihre zwei Komiker entkleiden den Bewerber. Na und? Aber er wird sich erkälten. Sie müssen ihn untersuchen. Wer weiß, wo der Irrtum anfängt. Wie kommt es, dass man sich plötzlich nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens befindet? Ich erinnere mich, wie ich eines Tages bemerkt habe, dass mich die Leute sehen. Ich habe aufgehört, durchsichtig normal zu sein. Man hat mich angesehen, aber es war, als hätte ich eine Dummheit gemacht, als hätte ich mich am falschen Ort befunden. Wo immer ich war, wo auch immer ich hinging. Es war in Wirklichkeit aber nicht ich, den man anschaute, sondern meine Anwesenheit, mit der ich die Weltordnung beleidigte. Ach, müsste man doch nie innehalten, nie Zeit zum Nachdenken haben. Jene Zeit, die du nicht zu nutzen wagst, weil sie nicht dir gehört und deren Schuld mit jeder Sekunde, die vergeht, größer wird. Jene geeiste Zeit, die dich durchfährt und dich bis auf die Knochen zerteilt wie das Messer eines Metzgers. Freiheit als Schande erleiden müssen, jene schmutzige Freiheit des Untätigen. Könnte ich mich doch noch mit Gesten, Lächeln und Worten ausstatten, so tun, als sei ich beschäftigt, meine Gegenwart mit einer x-beliebigen Tätigkeit rechtfertigen, selbst wenn sie absurd wäre, kräftezehrend, gefährlich, selbst wenn sie entwürdigend wäre, ich würde alles machen. Ich bin zu allen Arrangements bereit, selbst wenn ich sie nachher bereuen und über meine Feigheit weinen würde, aber nur nicht nichts sein. Und der Tierarzt, was machen wir mit dem? Wie? Der Tierarzt. Ja, wenn er uns verrät, werden wir in Quarantäne genommen. Aus welchem Grund? Er hat gesagt, unser Schwein hat die Pest und dass es eine tödliche Krankheit ist. Die Schweinepest? Na und? Es wird nicht lange genug leben, um daran zu sterben. Ich kenne da noch wen, der nicht alt werden wird. Lass gut sein, mein Kleiner. Von Politik verstehst du nichts. Oh. Ich muss einen Fehler begangen haben. Aber welchen? Man soll es mir sagen. Man soll mich anzeigen. Man soll mich anklagen. Die Strafe ist mir bereits bekannt. Und ich bin bereit zu sterben. Aber $1 das Kilo, das genügt mir nicht. Ich will einen Grund haben. Man soll mich wenigstens verurteilen. Meine Damen und Herren, meine Bewerber haben eine Prozessmanie. Sie suchen Fehler bei sich, basteln sich ihre Unschuld zurecht und verlangen nach einem Urteil. Nur verstehen wollen, sagen sie in ihrem paranoiden Wahn. Aber was verstehen? Wie soll ich Ihnen klar machen, dass solche Fragen hier nicht zur Debatte stehen? Für uns gibt es weder Schuldige noch Unschuldige, sondern nur Hygienevorschriften. Hier wird nicht die Seele gewogen, sondern der Körper, nicht die Tugend, sondern die gesundheitliche Zuträglichkeit des Fleisches. Hier gibt es kein Warum, hier gibt es nur ein Wie viel. Wir sind kein Gericht, zum Teufel auch, sondern ein staatlich zugelassener Menschenschlachthof. Bravo, bravo, bravo. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen werde. Nur die Wahrheit, immer die Wahrheit, mit der Wahrheit, für die Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist... Die Wahrheit, Chef? Was soll ich sagen? Die Wahrheit? Ich habe nichts gemacht. Er hat nichts gemacht. Nein, nichts. Ich schwöre es. Nichts? Er schwört es. Ich habe nicht getötet, nicht gestohlen, nicht vergewaltigt, nicht gemogelt, nicht ausgespuckt, nicht geschlagen, nicht gelogen, nicht stibitzt, nicht geliebedienert, keinem Schwein etwas abgeknöpft, nicht spekuliert, kein Schwein verleumdet, nicht bestochen, nach nichts gegiert, nicht ausgebeutet, nicht betrogen, nicht beleidigt, war nicht hartnäckig, habe nicht denunziert, bin nicht ausgerastet, habe nicht überlegt, war nicht verantwortlich, nicht ehrgeizig, ohne Anmaßung, keine verrückten Einfälle, alle Zeit zufrieden, war sehr freigebig, schlicht, ehrlich, ohne Boshaftigkeit, nichts eben. Würden Sie es wagen, mich wegen Mangel an Tatbeständen zu verurteilen? Mangel Tatbeständen? Man kann sich ja auch irren. Das Böse tun, ohne es zu wollen. Sein Leben auf eine Lüge oder ein Missverständnis bauen. Das falsche Lager wählen. Aber ich habe nichts von alledem getan. Ich bin nicht im Gleichschritt mitmarschiert. Ideen gehen vorüber. Ich ließ sie ziehen. Ich habe alle Gurus, Geistlichen und Politiker gemieden, ihre Herden von kahlgeschorenen fanatischen Jüngern. Hätte ich mich, wer weiß, welchem Kreuzzug anschließen sollen, um ein neues übles Gotteswort zu verbreiten? Wahrheiten, die sich andere ein paar fette Moneten kosten lassen, fette Kröten? Oder Wahrheiten, die mich den Tod kosten und die Ungläubigen auf die Apokalypse taufen? Ich habe weder eine alte noch eine neue Ordnung gekannt, die es wert gewesen wäre, dass Blut fließt. Ich wollte keinen Krieg. Ich habe nicht zur Revolution aufgerufen. Ich habe mir keine Feinde gemacht. Ich war immer unfähig zu hassen. Würden Sie es wagen, mich wegen Mangel an Feindseligkeit zu verurteilen? Sie müssen wissen, dass parteilich sein ungerecht sein heißt. Im Bestreben, gerecht zu sein, war ich auf keiner Seite. Um nicht zu schaden, habe ich kaum gehandelt. Um Macht und Machtmissbrauch zu meiden, mied ich jede Verantwortung. Um niemanden zu betrügen, habe ich mich vor jedweder Verpflichtung gehütet. Um meine Mitmenschen nicht zu beneiden, bin ich den Menschen aus dem Weg gegangen. Um nicht zu lügen, habe ich geschwiegen. Um den Irrtum zu vermeiden, habe ich mich enthalten. Um nicht auf den Holzweg zu geraten, bin ich lieber stehen geblieben. Ich habe nichts gemacht. Alles in allem hat er nichts gemacht. Weder im Guten noch im Schlechten. Meine Freiheit gebe ich ihn zurück. Ich habe keinerlei Gebrauch von ihr gemacht. Mein Leben gebe ich ihn zurück. Es hatte kaum Nutzen. Ich habe nichts gemacht. Was ist also meine Schuld? Sagen Sie es mir. Ich will es wissen. Lassen Sie mich nicht ohne Antwort auf diese Frage sterben. Bewahren werden wir dich vor der Wirrnis des Alters, vor Altersgebrechen und Schwächen. Ersparen wollen wir dir den langsamen Erstickungstod, greiser Schweine. Deren Herz in Bettmassen mühsam schlägt. Ersparen wollen wir den demütigenden Kampf gegen die Jüngeren und die Verachtung der Weibchen, so sie siegreich über dich sein werden. Bewahren möchten wir dein rührendes Angedenken als Schwein mit Schwung im Leib, das leichthufig auf seinen kurzen Haxen dahin trottet. Nicht Greis, nicht Tatterschatten werden wir ins Jenseits zum Einstolzieren lassen, sondern ein junges, beherztes Schwein. Würdig, würdig des Paradieses für die Helden unter den Tieren. Die Geschworenen haben sich beraten und erklären den Bewerber für unschuldig. Unschuldig. Wir verurteilen ihn demnach zum Tode. Unschuldig. Schuldig. Dick. Undicht. Dick. Undicht. Unschuldig. Schuldig. Dick. Dick. Schuldig. Schuld. Unschuldig. Unschuldig. Darf ich Ihnen noch einmal einschenken? Nein, danke. Wie wäre es, wenn Sie mir ein wenig von Ihrer Arbeit erzählen würden? Sie sagten mir, Sie greifen auf meine Theorien zurück. Sagen wir besser, ich überhole Sie, um Sie dem aktuellen Geschmack anzupassen. Dem aktuellen Geschmack? Köstlich. Im Wesentlichen die wirtschaftlichen Thesen. Ich zitiere Sie... Oh ja, zitieren Sie mich nur zu. Ihre Theorie des perfekten Systems vor allem. Der Kapokalypsmus. Mit Ihren Worten... meine Worte in Ihrem Mund, wie Bonbons. Der Kapokalypsmus hat sich endlich befreit von... Von den letzten prosaischen Dingen, die ihn fesselten, den menschlichen Dingen, um nun seine volle Reife zu erlangen, seine Perfektion. In diesem Stadium funktioniert er autonom, indem er seinen eigenen Gesetzen folgt. Ein paar Maschinen, ein gutes Computernetzwerk. Er braucht nichts weiter. Genau, was ich geschrieben habe. Was ich geschrieben habe. Aber Sie sind eine gute Schülerin. Und in diesem Punkt haben Sie eine geniale Idee gehabt. Nicht doch, da werde ich ja rot. Der Kapokalypsmus ist ein Totalitarismus, sagen Sie, und der einzige, der Erfolg gehabt hat. Während alle anderen totalitären Regime gescheitert sind. Warum? Weil zum Ersten... Er sich nicht auf die Ideen gestützt hat und zum Zweiten weist er jede Intervention ab. Kapitel 5 meiner Phänomistologie des Kapokalypsmus. Kapitel 3 meiner Arbeit. Keine Idee, keine Intervention. Sie verstehen? Natürlich verstehe ich das. Schließlich habe ich es geschrieben. Ich sollte Sie aber schelten. Aber warum denn? Weil... Rücken Sie mal ein Stück näher. Weil Sie zu gelehrig sind darum. Ein nettes Spatzenhirn, das alles nachplappert, was man ihm beigebracht hat. Natürlich schmeichelt mir das aber. Ihr kritisches Verstandesvermögen, was machen Sie mit dem? Sie müssen lernen, selbst zu denken. Ich war in Ihrem Alter ein Rebell. Einverstanden. Aber rebellieren gegen was? Weiß ich nicht. Gegen mich? Beispielsweise. Ich sehe keinen Sinn darin. Zu rührend, die Kleine. Dumm, aber rührend. Sei's drum, plündern Sie mich weiter aus. Find ich klasse. Was heißt hier ausplündern? Ich habe Ideen entwickelt, die in Ihren Schriften nur im Keim vorhanden waren. Und jetzt wollen Sie mich zum Keimen bringen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Zwei Dinge sind nutzlos, sogar schädlich für das System. Ideen und Interventionen. Mit anderen Worten, Wissen und Macht. Bravo, bravo, Schätzchen. Und Sie werden dafür bezahlt, dass Sie das schreiben? Ich werde dafür bezahlt, zu verstehen, wozu die Eliten in unserem System gut sind. Ich gehe von Ihren Theorien aus und zeige, dass wir all diese Weißkragen, Wissenschaftler, Gesetzesleute, Philosophen, Ökonomen, Manager, Ingenieure, Politiker, kurzum alle Hierarchen und Intellektuellen, nicht mehr brauchen. So etwas habe ich nie geschrieben. Nicht direkt. Ich wiederhole, ich habe nur konsequent weitergedacht. Ich ziehe den Schluss, dass die Eliten eliminiert werden müssen. Da gehen Sie zu weit. Nein, ich denke Ihre Theorien nur zu Ende. Und ich bin eine gute Schülerin, das haben Sie mir zugestanden. Na, sowas aber auch. Sie sind noch dümmer, als ich dachte. So werden Sie eine Volkswirtin aller Welt auf die Nase binden. Alle Ökonomen sind zu nichts Nutze. Schmeißt sie raus. Ja, und alle Philosophen dazu. Sie werden das nicht veröffentlichen. Das ist Selbstmord. Aber Sie haben das doch geschrieben. Egal, was ich geschrieben habe, seien Sie mal pragmatisch. Denken Sie an die Folgen. Ideen finden am Ende immer ihre praktische Anwendung. Sie sprechen von eliminieren. Ideen sind Ideen, über die lässt sich diskutieren, nachdenken. Genau, und dann? Dann, nun ja, ich weiß nicht. Ich dagegen weiß, was dann. Die Welt wird gerechter, friedlicher. Querelen um die Macht werden uns nicht mehr das Leben vergällen. Und dann stellen Sie sich doch nur die ungeheure schöpferische Energie vor, die dadurch freigesetzt wird. Man muss wohl jung sein, um solche Einfältigkeiten zu verzapfen. Natürlich braucht das System keine Eliten. Aber die Eliten brauchen das System. Sie, ich, wir brauchen es. Ansonsten Exit ab in die Versenkung. Was denken Sie, geschieht wohl mit denen, die diese Sicherheit verloren haben? Glauben Sie wirklich, Sie haben schöpferische Energien freizusetzen? Jetzt sagen Sie aber mal, mein Gänschen, sind Sie wirklich so blind oder tun Sie bloß so? Haben Sie immer noch nicht begriffen, wozu die Bewerber hierher kommen? Wozu kommen Sie hierher? Sie verkaufen Ihren Körper. Prostitution? Nein. Schlachtung. Das ist ein Schlachthof hier, kein Bordell. Ich weiß, das ist ein... Ein hochmoderner Menschenschlachthof. Strengste Hygienenormen, Verpackung vor Ort. Die Tötung ist der letzte Schrei. Sie verkaufen... Ihr Fleisch. Möchten Sie, dass ich Ihnen die Schlachtstraße zeige? Wir können danach unser theoretisches Geplauder fortsetzen. Mein Gott, der Bewerber, wo ist der? Haben Sie ihn... Ah, ist wirklich nicht übel, die Nummer 382. Besonders nackt. Sie werden ihn wiedersehen, seien Sie beruhigt. Wunderhübsch und ganz sauber. Meine Helfer waschen und epilieren ihn gerade. Wie wär's mit einer Stippvisite derweil? Stippvisite? Hier geht's lang. Träumerisch wirst du einhertroffen und dabei wirst du gewisslich ganz benommen sein vor lauter Glück, unser Gast zu sein. Deswegen und auch, weil du auf dem eisesglatten Erdboden aus Versehen ausgleiten wirst, wird es dir in Bälde nicht gelingen, den fatalen Gegenstand zu meiden. Du weißt, wie inniglich wir dich lieben. Nicht das geringste Leid werden wir dir zufügen. Aller Wald wird davon erzittern und unsere Schreie der Bestürzung und unsere Wehklagen wird über die Baumwipfel hinausgetragen. Du weißt, wie inniglich wir dich lieben. Nicht das geringste Leid werden wir dir zufügen. Schwerste Bedrängnis wird mich niederdrücken, denn ich halte die Keule, an die du stoßen wirst, durch Zufall, reinen Zufall, ich wiederhole es. Schon habe ich vor Augen, wie fürchterlich dein Körper am Boden aufprallen wird und wie dein Körper zusammenbricht und du heulst wie ein verletztes Kind. Du weißt, wie inniglich wir dich lieben. Nicht das geringste Leid werden wir dir zufügen. Nein, ich gebe dir nicht den Tod. Ein Mörder bin ich nicht. Der Tod geht in dich ein, ganz von allein. Der Tod fließt in deine Kehle hinein und gluckert dabei kühl und munter, gleich einem Quell. Voll der Spielfreude reibst du dich an meinem Messer. Und ich werde nichts tun, als dir eine Hilfe sein, zu finden des Messers Schneide. Du weißt, wie inniglich wir dich lieben. Nicht das geringste Leid werden wir dir zufügen. Straße muss ich gehen, die noch keiner ging, zurück, die noch keiner ging, zurück. Da bist du nun, mein Kadaver, Scheißsack, du. Löchriges, scheinheiliges Fleisch. Mein geschwätziger Kadaver. Mein Fleisch. Mein Körper. Ich hatte nur noch dich. Mit dir bin ich in die Hände gefallen. In Ungnade. Du hast mich leiden lassen. Hast mich gedemütigt. Kriechen musste ich. Flehen und mich verbiegen. Für ein Stück Brot hättest du mich töten lassen. Du hast mich in der Hand. Ich hasse dich. Ich klage meinen Körper an. Er hat mich verraten. Er ist an allem schuld. Dieser Schlappschwanz, dieser Parasit, den ich ausruhen muss, den ich abputzen muss, den ich füttern und für den ich weiß Gott noch was tun muss. Wie ein Kind, ein ganz kleines, schwächliches, abhängiges Kind. Ich bin es noch immer. Ich klage meinen Körper an. Ich gestehe seine Mängel ein. Er ist unglaublich langsam, ausgesprochen ungeschickt und hoffnungslos schwerfällig. Er braucht eine Stunde, um 5 Kilometer zurückzulegen. Eine Stunde, das ist abgrundtief viel Zeit. Monate, um ein Projekt zu Ende zu führen. Jahre, um zu wachsen. Was für eine Verschwendung. Ich klage meinen Körper an. Er kann keine Ruhe geben. Er hat Durst, er hat Hunger, ihm ist kalt, ohne Haare, Federn und Schuppen. Und er ist hässlich. Er ist nackt. So nackt, dass man das Blut fließen sieht, die Tränen. Und das Sperma, bevor es sich ergießt, um neues, plärrendes Elend zu produzieren. Schales Fleisch, Trauerwrack. Ich klage dich an, mein Körper, und ich verstoße dich. Du wirst nicht das letzte Wort behalten. Ich werde dich verkaufen, mein Körper. Verkaufen für $1 das Kilo. Von wegen praktischer Anwendung, Menschen wie Schweine behandeln, um sie abzuschlachten wie die... Oh, wissen Sie, wir kommen Ihnen damit sehr entgegen. Genau genommen rentiert sich das Schwein weit mehr als der Mensch. 6 Monate genügen, damit ein Ferkel 100 Kilo wiegt. Messen Sie aber einen Menschen 20 Jahre, dann können Sie nicht sicher sein, ebenso viel aus ihm herauszuholen. Wir erhoffen uns heutzutage viel von Genmanipulationen zur Reduzierung der Aufzuchtzeit. Mörder, Schlachtknecht. Weibliche Gefühlsduselei. Fressen oder gefressen werden, das ist das Gesetz der Natur. Das Gesetz? Seien Sie realistisch. Scharfsicht ist des Denkers Pflicht. Die Pflicht? Sie müssen zugeben, dass in unserem System ein menschliches Wesen absolut keinen Wert hat. Wert? Man kann die Welt nicht ändern. Man muss sich ihr anpassen. Wenn meine Philosophie praktische Anwendung gefunden hat, dann ist das ja wohl der Beweis dafür, dass ich recht hatte. Muss man recht haben? Haben Sie eine andere Lösung? Nein, natürlich nicht. Und dann halten Sie sich bitte vor Augen, hätte ich's nicht getan, hätte es ein anderer getan. Und der hätte die Menschen vielleicht wie Ungeziefer behandelt. Ungeziefer? Ja, das ist doch ein Gedanke. Nicht wahr? Ja. Dass durch dein Opfer Harmonie auf uns niederkomme, dass die Freude auf uns niedergehe wie Sülze die Pistazie, und dass es uns auch im Traume gar nach vollgeschlagenen Wampen töne. Mit vollem Bauch leben die Menschen friedlich miteinander. Sie lieben sich aufgeknöpft. Halleluja! Halleluja! Das Schwein wird der Retter der Menschheit sein. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Und warum will er sich hier verkaufen? Ich nehme an, dass er nichts mehr hatte, um seine Existenz zu rechtfertigen, arbeitslos. Aber er lebt. Was ist sein Leben wert, wenn er zu nichts mehr taugt? Alles. Nichts. Wenn er hierher gekommen ist, dann weil nur noch sein Körper einen Marktwert hat. Aber seinen Körper sollte er sich für einen anderen Tod aufheben. Was würde der ihm bringen? Hier zahlen wir für Menschenfleisch $1 das Kilo. Das rentiert sich immer noch mehr als umsonst zu sterben, abgesehen davon, dass sie die Beerdigungskosten sparen. Ich verstehe. Das gute alte Dogma vom wirtschaftlichen Nutzen. Kanonenfutter in Kriegszeiten, Wurstfleisch in Friedenszeiten. Alles hat einen Nutzen und den muss man auch benutzen. Zu viel Volk auf dieser Erde. Wir kommen nicht umhin, vorauszuplanen. Kommen nicht umhin, vorauszuplanen. Aber sind wir denn wirklich gezwungen, zu etwas Nutze zu sein? Da sitzen Sie einem kapitalen Irrtum auf. Wie bitte nicht gezwungen, zu etwas Nutze zu sein? Was man sich nicht alles anhören muss. Sie sind ja eine Anarchistin, eine Nihilistin. Und der Bewerber, denken Sie auch mal an den? Früher hatten all diese armen Schlucker noch die Hoffnung auf das Paradies, wie albern. Aber was bliebe Ihnen heute, wenn Sie noch nicht einmal mehr den Trost hätten, nützlich zu sein? Sie müssten umsonst sterben, nachdem Sie fast umsonst gelebt hätten. Wollen Sie das? Dass deren Leben überhaupt keinen Sinn hat? Sie sind grausam. Oder gedankenlos. Nein, nein und nochmals nein. Laurel, Hardy. Der Nutzen, meine Liebe. Aber schauen Sie sich doch nur um. Alles in der Natur. Jedes Ding und jedes Wesen rechtfertigt sich durch einen Nutzen. Die Mücke nützt dem Grundling, der Grundling nützt dem Hecht, der Hecht nährt den Menschen, der Mensch nährt die Made wird zur Mücke und die Mücke und so weiter und so fort. Jedes Ding, jedes Wesen dient seinem Räuber. Kennen Sie diese Binsenweisheit nicht? Des einen Schaden ist des anderen Nutzen. Alles ist ein nützliches des Glied. Des einen Schaden ist des anderen Nutzen. Das ist ein altes das Lied. Das ist ein altes des einen Lied. Schaden ist des anderen Nutzen. Des einen Schaden ist des anderen alles Nutzen. Ist ein nützliches alles ist ein nützliches das ist ein altes Lied. Das ist ein altes Lied. Ich werde mit ihm abhauen. Er wird nicht mit Ihnen gehen. Was können Sie ihm schon bieten? Ich biete ihm Leben und Glück. Hat er schon versucht. Diesmal wird er nicht alleine sein. Wenn das so ist, dann kaufen Sie ihn. Er ist zu verkaufen. Ein Job als Gigolo? Interesse? Ich will ihn für nichts Bestimmtes, will ihn seinetwegen frei. Schwärmerei. Kein Mensch ist dafür gemacht, frei zu sein. Jeder muss einer Sache oder einem Menschen nützlich sein. Ich werde ihm beibringen, nichts zu tun und keinen Zweck zu haben. Ich werde ihn in Faulheit und Zwecklosigkeit unterrichten. Zwecklos und sinnlos. Ich brauche Ihnen doch nicht die Lebensweisheit von eben zu wiederholen. Alles hat einen Gliedernutzen. Das Glied sowie das Lied. Das Lied ist ein Glied, ein altes Nutzgebiet für ein jedes Menschenglied. Mitglied, Glieder und Lieder sind Kettenglieder und nützen als Glieder immer wieder. Bravo, bravo, bravo. Mitglied, Glieder und Lieder sind Kettenglieder und nützen als Glieder immer wieder. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Esel. Bewerber, du, ich will das einfach nicht glauben. Das ist doch unmöglich. Das kannst du doch nicht machen. Dich als Schwein verkaufen. Diese Arme, diese Schultern, diesen Hals, diesen Bauch, dieses Glied verkaufen. Gefüllte Schwänze. Gebratene Eingeweide. Kuttelwurst. Bratwurst, Weißwurst. Blutwurst. Schweinskopf. Und diese Schenkel, diesen Po. Du bist ein hübscher Kerl. Hackmasse. Hacke Peter. Schweinenwürfel. Schweinenwürfel und Saures. Schweinefleisch. Schweinshaxen und Schweinebauch. Schweinepörkelt. Auch. Gerollter Schweinehals. Schweinebrust und Schweinerippchen. Schweinsvögelli. Und Schweinemett. Sind auch ganz panierte nett. Schweinehufe dazu. Und auch Ragu. Schweinsfüße und Schweinskopfsülze. Schinken und Speck. Filet und Karree. Konsumi. Frikassee und Püree. Aspik und Lettenstück. Dicke Rippe. Grillartikel. Lass mich dich streicheln, mich an dich drücken. Schau mich an, berühre mich, nimm mich in die Arme. Was ist denn los? Du hast dich mit dem Leben überworfen? Das geht vorbei. Dein Körper, ich fühle es, dein Körper will nicht sterben, er ist ganz heiß, ganz... Bierwürste, Teewürste, Würstchen mit Wein, Würste aus Zunge, Würste vom Schwein, Frankfurter, Limousine, Fleischkäse, Griebenwurst, Perlwürste und Kochwurst, Milzwurst, Mettwurst und Speckwurst, Peperwurst, Jägerwurst, Landjägerbratwurst, Grühwurst, Schwarzwurst, Kornbrock, Hirnwurst, Rohwürste, Rotwürste, Weißwürste, Gelbwurst, Currywürste, Sülzwurst, Mortadella, Frikadelle, fette Bulette, alle Wurst. Los, komm, hauen wir ab. Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß ja, dass du mir zuhörst. Jetzt komm schon. Frittiert. Desossiert. Paniert. Glasiert. Rollbraten. Rostbraten. Grilladen. Auf viele Arten. Auf viele Arten. Antworte mir wenigstens. Ich rede schließlich nicht mit deinem Fleisch. Antworte mir. Bis morgens, es ist eine Frau, die da weinet. Dies ist eine Frau, die da weinet, die Augen verletzt vom Messer, das in meiner Hand blinkt und blitzt. In ergriffener Andacht betrachtet sie voll der Liebe deinen Körper, diesen Körper, den sie nährte und der sich verklärte in ihrem Geiste zu Fleisches leibiger Glorie. Glorie! Da vergießt sie Träne um Träne, derweil sie sich die lange weiße Schürze umbindet. Daraufhin schreitet sie mit priestlicher Langsamkeit zum Kübel hin, die dich gemästet, deine Mutter. Oh, die Tränenreiche! Sie wird die Ehre haben, deines Leibes Blut aufzufangen, und es Stunde um Stunde voller Andacht zu rühren und zu rühren. Halleluja! Halleluja! Das Schwein wird die Menschheit und, habt ihr ihn gewogen? 80 Kilo. 80 Kilo. 80 Kilo? Nicht schlecht. Es macht 80 Dollar bei einem Dollar das Kilo. Mein finanzielles Gewicht. Ich bin noch 80 Dollar wert. Das ist nicht nichts. Ich sterbe zumindest mit positiver Bilanz. Bekomme ich das sofort ausgezahlt? Zahlung erfolgt nach Ausverkauf der Ware. Haben Sie vielen Dank. Er kann mir danken. Er hat aufgehört, sich zu wehren. Nehmt ihn mit. Bleib hier! Blöd, Mann, ich hätte dich wie verrückt geliebt, wenn du geblieben wärst. Ein Mensch. Aber nein, geh nur, wie ein Schwein. Geh, krepier. Laufen Sie ihm nach, wenn Sie das reizt. Nein, ich habe Besseres zu tun, meine Studie beenden und publizieren. Ich dachte, ich hätte Ihnen begreiflich machen begriffen. Können. Ich werde übrigens noch ein, zwei Dinge ändern. Sehen Sie, ich habe die Einleitung schon umgeschrieben. August Bacon ist ein Mann der Vergangenheit. Zweifellos hat er einige gute Ideen gehabt, aber er konnte nicht absehen, dass die postindustrielle Wirtschaft den Nutzen endgültig in die Welt der Objekte verbannt hat, um den Menschen von ihm zu befreien. Albernes Zeug! Psst. Seien Sie still, ich fahre fort. Wahrscheinlich begriff der alte Philosoph mit zunehmendem Abstand seinen Irrtum, selbst wenn er aus Hochmut nichts zurücknahm. Er soll allerdings zugegeben haben, dass er sich schwer getäuscht hat, als er in seiner Methodik das Wort Schwein anwandte, weil das Wort Schmetterling geeigneter gewesen wäre. Und jetzt auch noch lügen! Ich überlasse es also nun dem werten Leser, diese neue Version der Methode Bacon zu prüfen. Ersetzen Sie in Büchern, Zeitungen, Fernsehen, Gesetzen und Bestimmungen das Wort Mensch und seine Entsprechungen, wo immer Sie es finden, durch das Wort Schmetterling! Bravo! Damit machen Sie mich zum Esel! Keinesfalls. Schmetterlinge sind schön und so harmlos. Flattern herum, sammeln Nektar. Sie tun keinem Schwein etwas zuleide und sind nichts sehr Nützliches. Und dann sind sie leicht, federleicht. Sie reden Unsinn! Der Titel wird lauten »Die Apotheose der Methode Bacon«. Was halten Sie davon? Ich verbiete Ihnen, meinen Namen zu erwähnen. Ich verbiete Ihnen, meine Gedanken zu verfälschen. Ich werde meine Stelle verlieren. Und meinen Ruf. Man wird meine Bücher verbrennen. Man wird mich mit Verachtung strafen. Ich werde dann eine Wirtschaftstheorie der Nutzlosigkeit schreiben. Überlegungen von Jahrzehnten, ein Gesamtwerk. Beschmutzt, geschändet durch ein lächerliches, idealistisches Weibstück. Nun werden Sie nicht unverschämt. Sie haben Ihre Chance gehabt, Bacon. Sie haben gesagt, was Sie sagen wollten. Jetzt bin ich dran. Das können Sie mir nicht antun. Wer sollte mich daran hindern? Ich werde Sie daran des hindern. Des Denkers Pflicht? Laurel! Hardy! Was gibt's, Chef? Ab in die Schlachtstraße mit ihr. Okay, Chef. Die junge Frau? Das macht nichts. Aber wir haben sie noch nicht präpariert. Wir haben sie doch noch nicht präpariert. Es handelt sich um einen Notfall. Macht schon. Lasst mich los! Schmetterlinge, Schmetterlinge. Ich habe Leichtigkeit schon immer gehasst. Verflucht, ich habe vergessen, sie wiegen zu lassen. Wie viel mag sie auf den Knochen haben? Sagen wir 60 Kilo? Jo, 60. Dabei ein gutes Kilo Zunge und 3 Gramm Hirn. Gut. Keine weiteren Bewerber? Endlich ein bisschen Zeit, um an mich selbst zu denken. Ich muss unbedingt meine Autobiografie schreiben, bevor weitere Idioten sich in den Kopf setzen, meine Taten und Worte zu verfälschen. Eine Autobiografie, ja. Ein Buch über mich selbst von mir selbst. Ich. August Bacon. Bacon. Ich. Komma. August Bacon. Bacon. Komma. Meine Stimme. Meine Stimme. Seltsam. Ganz heiser geworden. Ganz heiser. Komma. Komma. Geworden. Komma. Jubilate Deo. Jubilate Deo. Habe ich dir nichts vom Experten gesagt? Der von der Sanitätskommission. So oder so ähnlich. Das Schwein, scheint's, hat diesmal die Traberkrankheit. Es muss vernichtet werden. Scheiße! Psst. Scheiße! Psst. Merde! Feikulentia! Oh, Feikulentia! Fucking Feikulentia! Was? Er will nicht diplomatisch vorgehen? Damit ist nicht zu spaßen. Das ist eine böse Krankheit. Was machen wir also? Essen wir es auf? Um offenen Mundes zu krepieren? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Nein, wir werden es verkaufen. An den Wursthändler aus der Stadt. So machen wir wenigstens ein bisschen Geld. Ja, ja. Aber was ist mit dem Bankett? Seit Jahren sind wir sowieso die beiden Einzigen. Wir werden das Bankett schon anrichten, sei unbesorgt. Tradition geht vor. Ich habe bloß einen verdammten Kohldampf. Wir machen uns ein Omelett dies eine Mal und werden's gut begießen. Apropos Omelett. Der Gutachter sagt, unsere Hühner, die haben die... Oh Gott, der du die Auferstehung deines Schwiegersohn. Ah, nein, das kann man nicht so sagen. Deines Sohnes? Was gibt's, Chef? Wir bringen ihn die junge Dame zurück. War doch nur ein Scherz, nicht, Chef? Er ist nicht da, du musst getreu sein. Ich schwöre dir, ich hab ihn rufen hören. Schwerhörig wie du bist. Wer redet, der ist da? Doch, er ist da. Schaut doch mal, er ist es. Ich erkenne seinen Schnauzbart wieder. Ein Schwein hat keinen Schnauzbart. Das ist ja eine tolle Binsenweisheit. Dieses Schwein hier allerdings hat einen, also... Chef? Fang es ein, ich hole ein Seil. Ich hab es, hilf mir. So ist es gut, ich hab's gefesselt. Wir werden es zu meinem Cousin aufs Land bringen. Er wird zufrieden sein, mein Cousin. Bald ist Martinstag. Martin, Gottesmann, Sankt Martin sei gegrüßt. Die Mühle Martin, Gott sei Dank, Sankt Martin sei gegrüßt. Draußen das eine Hinterteil, im Warm das andere, Sankt Martin sei gegrüßt. Sie dürfen hier nicht Junge bleiben. Junge Frau, Sie dürfen hier nicht bleiben. Kommen Sie. Es ist aus. Wir gehen fort. Einen Moment, ich hänge noch einen Zettel an die Tür. Geschlossen wegen philosophischer Krankheit. Du hübsche, fleischige Schweineseele, erhöre unsere Gebete. Verspürst du für uns auch nur ein Funken Liebe, was hielte dich, dass du bliebest? Begib dich in die andere Welt, wo man deiner hart und dich unter die Märtyrer, die Heroen der Schlachthöfe und Sündenböcke reihen wird. An deinen Kringelschwanz banden wir unsere Wünsche, Grüße und Drohungen. Überbring sie unseren halsstarrigen Dahingegangenen im Jenseits. Verlier sie nicht, wir bitten dich. Nicht vergessen unsere Briefchen und Grußadressen. Sei uns im Jenseits ein guter Botengänger. Tue ihnen kund, dass wir hienieden den Schweinen unseren großen Respekt erwiesen. Und so seien sie von Stolz auf uns erfüllt und sollen es auch bleiben. Auch tue ihnen kund, dass wir Menschen uns bessern werden und dass wir die Hoffnung nähren, eines Tages so gut wie die Schweine zu werden. Amen. Sie hörten Fleisch zu Fleisch, Hörspiel von Annelou Steininger aus dem Französischen von Andra Jöckle. Personalleiter Jürgen Holz. Volkswirtin Anna Magdalena Fitzi. Bewerber Matthias Walter. Laurel und Hardy, Astrid Meyerfeld und Katrin Angerer. Vorsänger Graham F. Valentine. Chorknabe Jörg Kinberger und Nathalie Ligard als Showköchin. Technische Realisation Jean Schimschak, Klaus Hönes und Anke Schlipf. Regieassistent Michael Bachmann. Regie Heike Tauch. Produktion Saarländischer Rundfunk 2004.